Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in meinem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannungen lösen und so wieder mehr Zeit und Freiheit für die wirklich wichtigen Dinge in deinem Leben zur Verfügung hast. Los geht's mit unserem heutigen Thema. Herzlich willkommen heute zum dritten Teil meiner 5 Top-Tipps für dich, wie du stressfrei erlebst. Nachdem wir das letzte Mal die 30 Minuten Bewegung in der Natur draußen durchgenommen haben, geht es heute darum, 30 Minuten handyfreie Zeit jeden Tag für dich einrichten zu können. Dies ist sehr wichtig, weil der Körper mittlerweile sich so daran gewöhnt hat, ständig in Alarmbereitschaft zu sein, das heißt ständig erreichbar zu sein, dass wir dadurch einen erhöhten Muskeltonus, einen erhöhten Stresspegel, einen erhöhten Adrenalinausstoß haben und allein diese Tatsache unser Leben schon anstrengender macht. Dazu kommt noch, dass der Körper sich daran gewöhnt hat, auf jede Sache sofort und schnell zu reagieren. Und auch dies führt wieder zu mehr Anspannung. Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen, die ich heute Morgen so erlebt habe. Ich wohne in der Nähe von der Universität. Es sind so etwa 400-500 Meter bis zur Universität. Und an der Kreuzung, an der Ampel, sehe ich immer jede Menge Studenten, die mit dem Fahrrad unterwegs sind und die auf dem Weg zur Universität an dieser Ampel halten müssen. Das erste, als ich heute Morgen aus dem Fenster gesehen habe, war eine rote Ampel, eine Studentin, ein Handy und es wurde kräftig auf dem Handy herumgetippt. Das zweite, ein anderer Student, das Handy und es wurde auf dem Handy herumgetippt. Dazu muss ich noch sagen, das ist eine eher befahrene Straße, das heißt, die sind nicht alleine auf der Straße, sondern Autos rechts und links, sie müssten links abbiegen. Geradeaus sind noch Autos unterwegs und auch auf der Linksabbiegerspur. Die erste Radfahrerin war so beschäftigt mit auf dem Handy in dieser Pause herumdrücken, dass sie noch nicht mal gemerkt hat, dass die Ampel grün geworden ist. Der zweite hatte sie darauf aufmerksam gemacht. Sie hatte immer noch nicht reagiert. Zur Folge war, dass er von sie überholen musste auf die andere Spur, auf die Geradeausspur, obwohl er auf der Linksabbiegerspur war, um an ihr vorbeizufahren und dann oben zur Universität zu gelangen. Wie gesagt, es sind 300-400 Meter bis zur Universität. Sprich, in 2 Minuten sind sie sowieso an der Universität, können ihre Fahrräder abstellen, können in aller Ruhe telefonieren, können Messages schicken, können Nachrichten checken, ist alles möglich 2 oder 3 Minuten später. Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt an dieser Ampelphase, an diesem Moment, dass die Kommunikation dort stattfinden musste, ist in 99% von 100% der Fällen nahe Null. Aber warum passiert das immer wieder? Wie gesagt, es war nicht ein gutes Ambiente. Es war viel Verkehr, es waren viele Autos unterwegs, es waren Fahrräder unterwegs. Der zweite Radfahrer musste sich in Gefahr begeben, musste um die erste herumfahren. Aber die Frage ist, warum passiert sowas? Es geht hier nicht um die Tatsache allein, denn es geht hier um, dass aus einem Habit, aus einer Gewohnheit gehandelt wird. Denn rationell ist es nicht zu begründen, warum ich mitten im Verkehr mich dieser Gefahr aussetzen sollte und auch diesem Stress aussetzen sollte, wenn ich 2 Minuten später in aller Ruhe telefonieren, messagen kann oder vielleicht sogar die Leute, mit denen ich gerade mich unterhalten oder gemessagt habe, direkt vor Ort sogar live sehe. Aber, wie gesagt, rationell ist es nicht zu erklären, aber es geht um die Gewohnheit. Wir haben uns etwas angewöhnt und der Kopf hat sich angewöhnt, immer erreichbar zu sein und vor allen Dingen hat er sich damit auch angewöhnt, ständig reagieren zu müssen. Wenn manche Leute heute 10 Minuten schon nicht auf eine Nachricht reagieren, bekommen sie direkt die zweite Nachricht geschickt. Hast du meine Nachricht nicht bekommen oder was ist los? Du meldest dich ja gar nicht. Und wie gesagt, da geht es um 10 Minuten, weil die Leute sich so dran gewöhnt haben, sofort zu reagieren auf alles, was passiert. Egal, ob der Zeitpunkt und der Ort jetzt gerade vorteilhaft oder nicht vorteilhaft ist. Wie an dieser Kreuzung mitten im Straßenverkehr ist kein vorteilhafter Platz, um dies zu machen. Aber der Körper hat sich schon so dran gewöhnt, dass er ständig am Reagieren ist. Das geht so weit runter, dass es schon ein Reflex ist. Sobald das Handy vibriert, sobald das Handy klingelt, wird, egal in welcher Situation man sich befindet, automatisch an das Handy drangegangen. Und danach merkt man öfters, wenn man es überhaupt merkt, dass das jetzt vielleicht nicht gerade der passende Moment ist, dass es 2 Minuten später einen wesentlich besseren, einen entspannteren Moment gibt und dass es dann sicherer ist. Aber diese Gewohnheit ist so in das, ist uns so übergegangen, so in das, unser Blut übergegangen, dass wir einfach das machen und uns dieser Sache gar nicht bewusst sind und uns damit auch nicht nur Stress, sondern Gefahren aussetzen, die wir rationell nachher im Nachhinein gar nicht mehr begründen können. Es geht so weit hin, dass es wie eine Art Reflex wird. Zu dem Reflex, wenn du möchtest, kannst du einmal eine Übung machen, wenn du Zeit hast. Du setzt dich auf einen Stuhl neben einen Tisch, nimmst dort einen Bleistift oder einen Kugelschreiber, guckst, dass dieser zu rollen beginnt, sodass er langsam Stück für Stück rollt und dann vom Tisch runterfällt. Und dann versuchst du, nicht zu reagieren und den Kugelschreiber oder den Bleistift auf den Boden fallen zu lassen. Mache einmal diesen Test. Ich versichere dir, es wird dich sehr überraschen, was dabei rauskommt. Egal, wie sehr du dir auch vornimmst, dass du nicht reagierst, es wird schwierig sein für den Kopf, nicht zu reagieren, weil wir einen Reflex haben. Wir denken nicht automatisch daran, sondern der Reflex kommt ohne das aktive, das bewusste Denken. Und genau so passiert es dann auch mit den Handys, mit diesen Gewohnheiten, die wir darum bilden. Und das Negative, das Nicht-Förderliche, sage ich daran, ist ganz klar, dass wir halt damit Stress aufbauen durch diese ständige Erreichbarkeit, weil einige Prozesse im Körper, wie zum Beispiel Adrenalin bilden, Muskelanspannungen zu, automatisch damit verknüpft sind. Verstehe mich nicht falsch, ich bin hier in keinster Weise gegen das Handy. Das Handy hat die Welt sehr verändert und es kann richtig eingesetzt dein Leben auch ungemein erleichtern. Überleg dir nur einmal, heutzutage haben wir so viele Termine, wenn wir uns diese Termine alle im Kopf behalten müssten, oder nicht nur, dass wir die Termine haben, sondern wir haben auch öfters wechselnde Termine. Wenn ich einen herkömmlichen Papierkalender habe und muss 5-mal den Termin ausstreichen, umtragen, Zeiten ändern, wie kann ich das noch darstellen, ohne dass ich im Chaos versinke? In diesem Beispiel zum Beispiel ist das Handy sehr gut. Du kannst die Termine eintragen, du kannst sie problemlos umtragen und vor allen Dingen, du kannst dich erinnern lassen an die Termine. Und das ist das, was deinen Kopf unheimlich ruhig und frei macht. Wenn du nämlich weißt, du hast den Termin eingetragen, du kannst dich erinnern lassen, du kannst entscheiden, wie viel vorher, wenn du noch Vorbereitungen zu treffen hast. Und das allein, du bringst das ganze Chaos, ich möchte nicht sagen Chaos, aber die vielen Termine, wenn du die so behalten möchtest, bringen unheimlich viel Stress in den Kopf, weil wir immer wieder Angst haben, dass wir irgendwas vergessen und dass dadurch etwas Schlimmes passiert. Und das ist ein Riesenvorteil, du hast das Handy immer bei dir, du kannst dir die Termine einstellen und das nimmt so viel Stress von deinem Alltag. Du kannst Konferenzen machen, du kannst tausende sehr nützliche Sachen machen, die deinen Alltag sehr erleichtern, die dich stressfreier arbeiten lassen. Aber eine Sache ist auch klar. Versuche, das mit den 30 Minuten am Tag einmal auszuschalten, dass du nicht in diese Routine reinkommst, ständig erreichbar zu sein und sobald dieses Ding, sage ich jetzt einmal, anfängt zu vibrieren, sofort innerhalb von einer Sekunde, ohne irgendwas zu denken, an das Handy stürmst, egal ob es jetzt in der Situation angebracht ist, egal ob du jetzt gerade 160 auf der Autobahn fährst und Riesenverkehr ist, wenn du diesen Automatismus hast, kann das gut passieren, dass du in dieser Phase, wo es gar nicht angebracht ist für dich, wo es nicht sicher ist, trotzdem dran gehst. Und diesen Rhythmus kannst du unterbrechen, indem du einfach einmal bewusst das Handy ausschaltest und dann beobachtest, wie sich das anfühlt, wenn du weißt, dass du nicht per Handy erreichbar bist. Auch da, weil ich von Vorteilen von Handy habe, du kannst dir diesen Termin auf dem Handy einstellen, sodass du nicht täglich aktiv dran denken musst. Da ging es auch schon darum, wie ich das implementiere. Der einfachste ist, du stellst dir einen Termin ein, dass du das Handy ausstellst. Hört sich ein bisschen paradox am Anfang ein, aber so ist dein Kopf völlig frei, denn du brauchst dich nicht aktiv daran zu erinnern, weil es am Anfang ungewöhnlich für dich ist. Aber du bekommst eine Nachricht, du bekommst ein Pop-up, du guckst in aller Ruhe drauf und kannst so einmal bewusst das Handy ausstellen. Dazu habe ich gleich den Tipp Nummer 2. Stell dir auch gleich wieder einen Alarm ein, um das Handy wieder einzustellen. Denn wenn du nicht gewohnt bist, dass das Handy aus ist, kann es gut sein, dass du es vergisst, wieder einzustellen, weil du es nicht gewohnt bist einzustellen, weil es sowieso ständig eingeschaltet ist. Von daher A, eine Erinnerung, dass du ausstellst das Handy, und B, eine Erinnerung, dass du das Handy dann auch wieder einstellst. Sei dir zu Beginn auch im Klaren, dass du nichts verpassen wirst, denn wenn man die Menschheitsgeschichte einmal ansieht, versuch das etwas rationell zu sehen. Jahrhunderte, Jahrtausende haben wir gelebt, und sowas wie Handys und ständige Erreichbarkeit gibt es in etwa seit 20 Jahren. Ich hatte mein erstes Handy bekommen, wie ich 20 Jahre alt war. Das heißt, ich bin aufgewachsen, habe all meine Termine ohne Handy mit dem regulären Telefon, mit Verabredung und sonstiges gemacht. Und es hat auch funktioniert, wie bei vielen Millionen und Abermillionen Personen zuvor. Das heißt, du wirst nichts verpassen. Und vor allen Dingen, selbst wenn das Handy ausgeschaltet ist, du hast eine Mailbox, deine Nachrichten werden aufgehoben. Das heißt, du hast alles die Möglichkeit, diese halbe Stunde, was sich dort angesammelt hat, wie viel das auch immer sein muss, eine halbe Stunde später dir in Ruhe anzuhören. Du kannst dann priorisieren, was ist das Wichtigste, womit fange ich an. Du kannst dir ganz schnell einen Überblick schaffen. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, dort irgendetwas zu verpassen. Deswegen auch der Umsetzungstipp Nummer 3, überlege zu Beginn, wann ist es dir möglich, diese halbe Stunde einzurichten. Aus arbeitstechnischen Gründen ist es zu gewissen Zeiten mit Sicherheit für dich nicht möglich. Wenn du zum Beispiel von 10 bis 12 Uhr eine Sprechstunde, eine offene Sprechstunde hast, wo du für deine Kunden da bist, wo dich jeder anrufen kann, kannst du in diesem Moment dein Handy nicht ausstellen. Deswegen such dir eine Zeit, wo es dir von der Grundvoraussetzung gegeben ist, dass du dein Handy ausschalten kannst. Dies könnte zum Beispiel Abend sein, denn die Wahrscheinlichkeit, dass dich einer deiner Kunden abends um 19 oder 20 Uhr anruft, ist wesentlich geringer wie tagsüber. Beziehungsweise die Erwartung deines Kunden, wenn du abends um 20 Uhr noch kontaktiert wirst, dass du sofort zurücktriffst, wird meistens geringer sein, wie wenn du morgens um 10 Uhr irgendwo anrufst und dort geht keiner ans Telefon. Mach es deinem Kopf damit also einfach, so einfach wie möglich, erstmal zu akzeptieren, dass du nicht erreichbar bist. Das geht gut am Morgen, das geht aber nach meiner Erfahrung her noch besser gegen Abend. Probier es einmal aus. Du wirst merken, dass dein Kopf sich etwas anders verhält, wenn du nicht ständig erreichbar bist. Das heißt, je öfter du das machst, wirst du wieder merken, die Muskelspannung kommt einfach runter, du atmest ruhiger, du bist entspannter. Auch das ist wieder ein Prozess, wenn du mit der Erwartung reingehst, dass das beim ersten Mal, dass es den absoluten Knall gibt, dass du die ultimative Entspannung erfährst und dass du nie mehr in deinem Leben gestresst bist, dann kann ich dir verraten, ist eine Enttäuschung höchstwahrscheinlich schon vorprogrammiert. Denn der Körper ist auch ein Gewohnheitstier, sagen wir. Das heißt, er muss sich daran erst gewöhnen. Am Anfang wird er vielleicht so irritiert sein, dass das Handy aus ist, dass der Kopf etwas beschäftigt ist. Wenn du das einige Male wiederholst, wird das immer mehr zur Gewohnheit und der Körper ist gewohnt und er kriegt die Verknüpfung hin. Das Handy ist aus, ja, mich erreicht keiner, ich kann mich jetzt entspannen. Und diese Kombination, je öfter du sie wiederholst, desto schneller kommt der Körper in das Stadium, switcht sozusagen von der einen Bereitsposition in die Entspannungsposition rein. Und je öfter das passiert, desto mehr ist auch der Kopf bereit, Kompromisse einzugehen und vielleicht sogar zu sagen, eine halbe Stunde ist gut, an dem einen oder anderen Tag schaffe ich es vielleicht sogar eine Stunde, wenn ich mir das ein bisschen anders organisiere, oder schaffe ich es vielleicht auch einfach so, weil ich nur denke, dass ich keine Stunde ohne angeschaltetes Handy leben kann. Das ist ein sehr guter Weg, um den Kopf wiederum zu motivieren, fortzuschreiten und vorzuschreiten. Aber wie gesagt, der erste Punkt, es geht darum, 30 Minuten am Tag dein Handy ausschalten. Punkt Nummer 1, überlege dir ganz genau, wann für dich der passendste Zeitpunkt am Tag ist. Punkt Nummer 2, stelle dir einen Termin ein, dass du daran erinnert wirst, das Handy auszustellen. Punkt Nummer 3, stelle dir auf jeden Fall auch einen Termin ein, dass du wieder erinnert wirst, dass du das Handy anstellen sollst. Und als Punkt Nummer 4 noch ein Motivationstipp: Wenn es funktioniert hat an einem Tag, du hast die Termine noch im Kalender drin, direkt mit dem Anstellen nach der Pause, organisier gleich deine Termine, deine Erinnerung für den nächsten Tag, dass du diese Aktion wieder durchführst. Denn direkt nach dem Erfolg hast du wesentlich weniger Barrieren im Kopf, kommt dir wesentlich weniger in die Quere, dass du sagst, na, vielleicht schaffe ich das nicht von der Zeit oder vielleicht ist es doch zu kompliziert oder es ist mir doch zu nervig oder sonst irgendwas. Direkt nach dem Erfolg hast du die absolute Möglichkeit, die beste Chance, dass du den Effekt gespürt hast und dein Kopf motiviert ist, dass er sagt, jawohl, das mache ich morgen am nächsten Tag genauso wieder. Und das ist die Zeit, den Termin einzustellen. Denn dann, wenn du den Termin eingestellt hast, ist dein Kopf wieder bereiter, am nächsten Tag weiterzumachen. Das war's zu dem Top-Tipp Nummer 3, eine handyfreie Zeit von 30 Minuten jeden Tag. Nächste Woche geht es zum Top-Tipp Nummer 4, meiner 5 Top-Tipps für dich zu einem stressfreien Leben. Und da wird es darum gehen, dass du öfters einmal die Luft anhältst. Sei gespannt darauf. Ich kann dir versprechen, du wirst Sachen dort erfahren, Sachen hören, die du so noch nie in dem Zusammenhang gehört hast. Und diese Sachen aus einem anderen Blickwinkel sehen, die können dein Leben verändern. Ich freue mich auf dich. Bis zur nächsten Woche. Dein Stressminimierer Björn Uhrig. Ich hoffe, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann bewerte diesen Podcast positiv. Denn je mehr gute Bewertungen, desto mehr Hörer und desto größer ist die Chance auf ein stressfreies Leben und auf mehr Freiheit für uns alle. Einen schönen Tag wünsche ich dir und bis bald, Björn Uhrig.